Ist auch lecker hier. Hast du den schon probiert? Nee, geh mal rüber, was ist das? Ja, komm mal her. Das ist so ein Shrimp-Cocktail. Kleine Stöckchen, immer. Da habe ich mir da hinten von dem einen Typen genommen, der hat den letzten bekommen. Willkommen! Sorry, ich habe einen Shrimp verschluckt. Das war ich nicht so laut. Also, willkommen zu Creamspeak. Wir senden heute live aus einer kleinen, von einer kleinen Dinnerparty bei Thomas de Maizière. Ich bin so aufgeregt, ich kann den Namen kaum aussprechen. Ich habe auch schon den einen oder anderen Drink drin, muss ich ganz ehrlich gestehen. Naja, aber wir haben uns gerade hier einen kleinen Shrimp-Cocktail geklaut. Das ist ein kleines Korrespondentendinner. Und wir sind ja schon seit fast 2 Stunden jetzt. Du sag mal, Maschu, ich glaube, ich habe jetzt hier schon einiges getrunken. Sag mal, ich muss mal tierisch auf Klo, weißt du, wo das ist? Ich glaube unten im Keller. Du kannst mich jetzt hier nicht alleine lassen. Es sind so viele wichtige Leute. Außerdem ist eben dem Jakob Hochstein ein Beutel Koks aus der Sakko gefallen. Und das wollte ich jetzt doch mal ausprobieren. Lass uns doch mal gucken, dass wir zusammen... Lass uns auch zusammen gehen. Genau, in den Keller räumen. So, einmal los. Einmal die Drinks mitnehmen. Ja, ganz wichtig. Eine schöne Wendeltreppe, die dir hat. Richtig. Aus Marmor gefertigt. So. Das ist schon ein bisschen, also muss ich jetzt sagen, schon ein bisschen protzig ist das schon, ne? So ein Erdogan-Palast light. Ja, die Schafe fehlen. So, okay. So. Also ich glaube, guck mal, die Tür da drüben sieht eigentlich ganz, das sieht richtig aus, oder? Ich glaube, das sind die Toiletten. Das ist ein bisschen, so mit einem Stahl eingefasst, ne? Aber, du, ja, das ist... Du, da hinten kommt einer, lass uns mal lieber schnell rein, ist egal, ob es die Toiletten sind. So, let's go. Okay, das sind nicht die Toiletten. Oh nein, ja, die gut, Tür. Lass uns, wie jetzt? Ist nicht deine erste Tür, ist die zu? Mach mal bitte erstmal Licht an hier. Oh. Also, einmal ganz kurz für die Zuhörer. Wir haben uns hier gerade im Keller verlaufen und es scheint so, als wären wir jetzt gerade im Vorratsraum oder Schutzbunker von Thomas de Maizière angelangt. Leider ist uns die Stalltür hinter dem Rücken zugefallen. Und wie es aussieht, da ist so ein, warte mal, guck mal, das neben der Klinke, da ist noch so ein Keypad. Ich glaube, da gibt es eine Kombination. Mach mal, macht der Grafung der NSDAP. Ja. Okay. Was jetzt? Was steht denn hier alles rum? Gut, wir haben riesige Konservenbüchsen. Hat ja letztens noch gesagt, ne? Wir müssen Hamsterkäufe machen. Hamster, ja, wir müssen schön Hamster. Aber das macht der, glaube ich, also der weiß, der ich macht glaub, das. Ich glaube, der hat vor schon Hamster. Der Hamster. Der hamstert schon seitdem er ein kleiner Junge ist. Du, der Thomas, das ist ein richtiger Doomsday-Prepper. Also wer so aussieht, der weiß ganz genau, dass der nächste Weltkrieg nicht mehr fern ist. Wollte ich sagen, der weiß... Der hat das Ende der Welt schon mit eigenen Augen gesehen. Ich glaube schon auch. Den 100 Yards da drauf. Wer das Ende der Welt so hervorbeschwört, der sieht auch dementsprechend aus. Aber was ist denn hier alles? Guck dir mal hier an. Was ist das? Hier Zeitungen, wahrscheinlich um die Zeit zu überbrücken. Eine Woche soll man ja, nee, 10 Tage soll man im Bunker bleiben können. Hier ist ganz viel Maggi, Ravioli. Guck mal hier, Zeitungen. Guck mal, da ist ein Stapel Disketten da drüben. Warte mal, ich gehe mal, was ist hier noch? Ich hab hier Zeitung. Guck mal, hier, das ist der Bundestrojaner. Das ist der Bundestrojaner von 2016. Die ganz, ich habe hier ganz Version. Viele Bademoden. Was? Zeig mal her, was ist das denn? Auch Burkini-Bademoden sind dabei. Ah, okay. Lass mal schauen hier. Ist das die Burkini Illustrated Swimsuit? Ja, genau. Ja, also, er ließ einen Geschmack, der Herr. Was ist der? Naja, auf jeden Fall. Hier. Du, aber sag doch mal ganz kurz, können wir jetzt hier, ist das jetzt wirklich zu oder was? Es kann ja nicht sein, dass hier das der einzige Ausgang ist. Keine Ahnung. Also ich meine, wir haben einen Shrimp-Cocktail und wir haben ein Tütchen Koks von Augstein, also ne? Und hier sind Ravioli-Dosen. Also wir werden auf jeden Fall überleben. Also 10 Tage halten wir auf jeden Fall durch. So. Ja, der kommt bestimmt nochmal vorbei. Der kommt bestimmt nochmal irgendjemand eine Flasche Wein holen. Also spät, also wenn er jetzt schon in den Medien gesagt hat, die Welt muss sich vorbereiten auf den nächsten Krieg, dann wird ja wahrscheinlich nicht mehr lange, wird es ja wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis der nächste Krieg kommt, und dann haben wir den Thomas hier unten auch sitzen. Sind zwar alle Ravioli weg und die, und die Burkini Swimsuit Weekly ist verklebt, aber also ich meine, ja, wenn wir jetzt, ne, hier noch ein paar Tage sitzen. Das lädt ja auch so wie uns ein, das habe ich von Anfang an nicht verstanden, aber gut. Also wenn wir jetzt hier noch ein paar Tage sitzen, dann können wir auch eigentlich über die letzte Woche reden. Ja, können wir eigentlich auch eine gute Creamspeak-Folge machen, ne? Ja, also wir haben Mikro und alles dabei und ah, super. Also ja, aber was haben wir denn jetzt hier zum Beispiel gehabt? Das war mit dem, das war ja heute. Jetzt muss sich jeder hamstern und einkaufen und schauen, dass er mindestens 10 Tage überleben kann. Ich habe das gar nicht, wo hast du das eigentlich mit den 10 Tagen her? Das habe ich mich gar nicht. Das habe ich glaube, Frankfurter Allgemeine. Ah, okay. Ja, aber ich habe nämlich auf diese Meldung hin, habe ich direkt erstmal irgendwie aus meinem hintersten Gedächtnislücke, muss ich ja halt direkt an Doomsday Preppers denken. Das ist ja diese National Geographic Serie über halt so verrückte Amis, die sich halt wirklich so Bunker bauen und sowas. Und dachte ich mir so, weißt du, ich schaue da mal eine Folge rein, vielleicht ist ja der ein oder andere hilfreiche Tipp dabei. Mit dem Ergebnis, dass innerhalb der ersten 12 Minuten oder nach 12 Minuten in der ersten Folge von der ersten Staffel von dieser Sendung sich direkt erstmal ein Typ den Daumen abschießt. Das habe ich übrigens auch gesehen. Ich habe ja dann auf deinen Anraten hin auch sofort einmal reingeguckt, auch sofort an die Stelle gesappt, wo er dann sagt, das Wichtigste ist, dass in Amerika jeder eine Waffe hat und jeder Haushalt sollte eine Waffe haben und auch die Kinder. Und eine Minute später schießt er sich den Finger ab und fällt erstmal in Ohnmacht. Ja, das war ein guter Move. Ja, das fand ich auch. Auf jeden Fall denken sich die Kinder auch, okay, wir machen jetzt unseren eigenen Bunker. Aber ja hier Doomsday Preppen, das ist ja schon eine interessante Sache, ne? Dass das jetzt auf einmal so in der Zeitung steht, von wegen, okay, das, also wir wollen jetzt nichts heraufbeschwören, aber es wäre doch ganz gut, wenn sich jeder Konserven für 10 Tage zulegen würde. Ich hätte es halt vor allen Dingen, also das kam für mich so total out of the blue, weil ich jetzt einfach von Deutschland jetzt nicht erwartet, ne? Also, dass es in Amerika so ein bisschen zum Volkssport gehört oder so, das ist ja so ein bisschen Angst haben. Kann. Ja, ein bisschen Angst haben, genau. Nee, aber also ich weiß nicht, es kam für mich relativ überraschend zu sagen, dass auf einmal der deutsche Innenminister sagt so, yo, baut euch mal so einen Tom Cruise Bunker. Ich glaube, es ging gar nicht groß um den Bunker. Also wenn ich mir einen Bunker baue, dann, ich wohne ja in einem Mehrfamilienhaus, da wird die Familie unter mir drunter zu leiden haben. Aber es geht ja wirklich darum, dass man jetzt vielleicht so ein bisschen die Wirtschaft ankurbeln soll und vielleicht waren auch ein paar, vielleicht steckt da auch einfach die Konservenlobby hinter. Die habe ich ja schon immer, ne, im Visier gehabt. Das ist der neue Geniestreich von Sigmar Gabriel. Nachdem sein Merger nicht geklappt hat, hat er gesagt, okay, Edeka Tengelmann, dann werden wir wenigstens mal ein bisschen das Dosenlager ein bisschen. Also wenn ich mir jemanden Clearance als Spokesman aussuchen würde, von hier wäre ich Maggi oder Knorr, würde ich auch den Sigmar Gabriel nehmen. Ja, absolut. Der Mann sieht so aus, als hätte er in seinem Leben schon die eine oder andere Konserve verdrückt. Der hat auch schon mal die eine oder andere Flasche Maggi geäxt. Getrunken, einfach so. Ja. Gegen die da draußen. Ich übrigens auch tatsächlich gegen das Pack. Sehr gerne. Ja, also ich finde, Maggi kann man auch mal ab und zu so einen kleinen Tropfen und dann so, das ist wie so, ja, wie so eine Ziegen oder sowas, die so Steine ablecken. Das ist immer wieder so ein kleiner Test an sich selber. Mineralboost. Genau, erstmal das, ne, die wichtigen Mineralien immer zuführen, aber auch zu gucken, ob es noch drauf hat. Aber Sigmar Gabriel, da waren wir ja auch letzte Woche, ne, hier mit Stinkefinger gegen die Rechten, die sein Vater. Tatsache. Also der Hintergrund ist ja, dass sein Vater wohl ein ganz großer Rechter war. Und ja, er hat da wohl schwer dran zu knappern gehabt, also einige Kilo zugenommen, ne, durch das Trauma mit seinem Vater. Und da ist der ein oder andere Schinken über den Jordan gegangen. Ja. Und, aber ist ja auch verständlich in so einer Situation. Nee, hätte ich auch. Also ganz ehrlich, da kannst du dir das ein oder andere Doppelkinn leisten, wenn du so eine Beziehung zu deinem Vater hast. Ja, vollkommen, nee, aber ich meine auch das, also ich meine jetzt vor allem das mit dem Mittelfinger. Also ich finde, ich habe da wirklich eine geteilte Meinung zu. Einmal, okay. Also einmal finde ich es ganz nett, dass unsere Politiker wieder ein bisschen menscheln. Ne? Also dass man wieder merkt, sag du mir mal einen Moment, wo dir Angela Merkel mal menschlich vorkam. Also jetzt nicht wie ein Android, wo du gedacht hast, ist das so? Sind das wirklich Menschen bei Maischberger? Und, ja, schwierig. Ja, aber genau, einmal wurde, das ist übrigens meine neue Serie. Ne? Das wird so ein, sind das wirklich Menschen bei Maischberger? Genau, so eine Enthüllungsshow. Jedes Mal nach Maischberger-Sendung werde ich gucken, ob das Menschen sind und nicht Roboter oder Aliens. Naja, aber und dann hast du so einen Sigmar Gabriel, der erstmal zum Teil natürlich sehr unmenschlich rüberkommt mit Waffenlieferungen in den Nahen Osten, aber der dann nochmal menschlich rüberkommt und auch mal ein bisschen Fehler zeigt und sich jetzt von einem pöbelnden Mob von Rechtsradikalen beschimpfen zu lassen und darauf dann doch relativ emotional oder nicht sachlich zu reagieren, sage ich jetzt einfach mal, ist ja... Ich fand ja tatsächlich, das war gar nicht, also ich finde, auf mich wirkte das in der Situation gar nicht so emotional. Es war halt mehr so ein casual Flip-Off einfach ja, so. Ich fand's sehr souverän, das muss ich sagen. Aber das erinnert mich... Den Mittelfinger gezeigt. Das erinnert mich aber immer wieder ein bisschen an den Mittelfinger vom Steinbrück. Das ist quasi so sein Kanzler-Move. Ich will Kanzler werden. Ja, fuck you. Genau. Und ich weiß nicht, ob die SPD da jetzt nicht schon wieder denkt, komm, wir versuchen es nochmal. Das erste Mal hat es nicht geklappt. Du meinst, sie versuchen es zu etablieren. Einfach. Ich glaube, ja, so und bei der nächsten Merkel-Wahl funktioniert es dann. Wir sind totally noch Social Democrats. Ja, naja, totally, auf jeden Fall. Totally Blue-Collar-Party here, right here. Ich kann es verstehen. Ich kann es voll und ganz verstehen, dass man da mal sagt, ich habe auch keinen Bock mehr darüber zu reden. Und sie haben, ich glaube, der Spruch der Rechten war ja dann, du, dein Vater hat sein Land doch geliebt, warum du nicht? Was ich dann auch ja, denke. Ich habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt. Ey, das, mehr gab es da auch nicht. Also das war dann die Sache. Dann hat er den Mittelfinger gezeigt. Und Mittelfinger zeigen ist anscheinend bei unseren Politikern mittlerweile so vom Weg abkommen, Fassade verlieren, dass es überall durch die Medien geht. Also, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich wieder, ich weiß nicht, gab es, also wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, fand es jetzt gar nicht so hysterisch. Ich fand es eigentlich auch nicht schlimm. Ich fand es eigentlich ganz nett. War eine nette Geste, kann man mal machen. Kann man machen, ne? Einfach mal so den Rechten beim Weggehen so aus, ja, so mit der lockeren Rückhand den Mittelfinger ja, zeigen. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ne? Ja. Ich meine, der Mann ist jetzt gefühlt 80 Jahre alt und 300 Kilo schwer. Der wird mit seinem Vater wahrscheinlich abgeschlossen haben. Und vielleicht hat er dann gegessen. Aber okay, weiter weg von Gabriel, war jetzt auch gemein, also sollte Gabriel das hören, vielleicht hört er uns ja, wenn wir hier klopfen, der habe ich nämlich oben auch gesehen, der war nämlich da bei den Canapés. Der war ganz gut beschäftigt, ja. Nee, der hat sich jedes einzelne Canapé geholt und ich habe es noch geschafft, aus seinem Mundwinkel noch so einen Teil vom Shrimp rauszuziehen, ja. Ne, aus der Unterlippe und das war schon... First come, first serve, du, das ist, ja, ist klar, der, auch bei einem Korrespondenten der Gabriel, geht es, ist es fressen oder gefressen werden? Der Gabriel ist grundsätzlich bei jedem Dinner und bei jedem Korrespondentendinner, ja, ist er 2 Stunden früher da und nervt den Catering-Service schon und fragt, ob noch genug da ist. So, so haben wir auch die ganzen Fat-Jokes für diese Woche dann, genau. Würde ich sagen, erledigt. Ja, was ist denn noch so diese Woche passiert? Also, Gamescom ist gerade, wir wohnen ja beide in Köln. Ne, war jetzt, ist jetzt vorbei. Ah ja, war jetzt, genau. Und wir wohnen ja beide in Köln und ich war eigentlich fast die ganze Zeit hier zu Hause oder außerhalb von Köln und habe dieses Mal natürlich gar nicht die ganzen Cosplayer sehen können. Und du hast mir aber schon erzählt. Ich habe zwei Exemplare. Das ist jetzt wieder Frauen. Das klingt jetzt direkt wieder frauenverachtend, weißt du? Aber gar nicht gesagt, dass es Frauen waren. Davon gehst du gleich aus. Ich gehe davon aus, ich assume mal, dass es Frauen waren, gendertechnisch. Ja. Bist du wieder davon ausgegangen, dass ich Frauen meine? Ne? Wer ist der wahre Sexist? Siehst du mal. Nein, ich habe 2 sehr hübsche Cosplayerinnen gesehen. Die waren, ich hab gehabt. Und deswegen ist das jetzt okay, weil sie hübsch waren. Wären sie hässlich gewesen, wäre es schlechtes Cosplay gewesen. Nö, aber das war einfach nur, ich hab mich in dem Moment gefreut. Also, ich habe mich persönlich darüber gefreut, weil die einfach sehr nett und sehr hübsch aussahen. Und dann wurden die von so einem super weirden, besoffenen Typen in der Bahn angemacht und dann war es wieder super cool. Ah, dann hat das wieder alles kaputt gemacht. Ich war bei der ersten Gamescom und ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, dass bei ich sehr ersten, viel gestanden Moment, habe. Was heißt denn die? Weil die ich erste war damals, Gamescom, wann war die denn? Vor 6, 7 Jahren? Ich war nämlich damals schon auf der Games Convention, als das noch Games Convention hieß, als es noch in Leipzig war, da war ich 2-mal da. Ach, nee, da ich war 15, bei der ersten in Köln. 16. Also der bei der ersten Gamescom. Ja, siehst du, dann bin ich ja way more originaler als du. Ich bin auch nie der Messetyp gewesen. Ich habe den vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall nie groß mit Messen zu tun gehabt. Aber ich war einmal auf der Gamescom. Und ich weiß nur ganz genau, ich wollte 2, 3 Spiele spielen. Ich glaube einmal das damalige neue Star Wars Spiel, das rauskam und was weiß ich, Dragon Age, glaube ich. Ich habe nichts gespielt an dem ganzen Tag. Ich war da bestimmt von 9 bis 10. Das kannst du eigentlich total vergessen. Also wenn du nicht den ganzen Tag opfern willst, um dich irgendwo anzustellen, dann spielst du auch nichts. Ja, es war einfach unmöglich. Und das Einzige, was ich dann gespielt habe, ist irgendwann abends um 6, war Street Fighter 4. Das hatte ich aber schon ein halbes Jahr zu der Zeit. Nice. Und dann habe ich auch noch verloren gegen so einen Koreaner. Hätte es aber gleich wissen müssen, weißt du, Koreaner. Naja. Die in diesen Videospielcamps aufgezogen werden in Nordkorea und den ganzen Tag Street Fighter spielen müssen. Ja, auf jeden Fall Gamescom. Ich habe tatsächlich auch nicht so viel mitbekommen. Also bis auf dieses, es gibt ja immer dieses Festival in der Innenstadt. Und dann, die haben auch dieses Jahr, also ich habe das Gefühl, die haben jetzt auch dieses Jahr wieder alles draufgeballert auf diesen Gamescom-Termin. Also auch alle anderen Veranstaltungen. Platine Festival war auch, das ist dieses kleine Elektrokunst-Ding in Ehrenfeld. Und dann diese komische, dieses komische Snipes-Ding, dieses Hype One-Day-Festival, so ein Free-Hip-Hop-Ding, da warst du bei dem Underground, da bei dem Gelände. Mm, ja. Da war auch ein Tag absoluter Ausnahmezustand, das bei der Hitze, wo ich dachte, das ist, also so unter der Woche so um 12 Uhr anfangen zu saufen, ist schon, habe ich immer Respekt vor. Das. Vor allem bei der Hitze. Also, vor allem, wenn du eigentlich Videospieler bist und auf der Gamescom eigentlich ja. Also bist. Aber was nochmal zum Thema Gamescom, was mich hier wirklich interessiert, ist ja dieser ganze neue Virtual Reality Hype. Ich bin ja echt gespannt, wie das so ist, wenn das auch mal wirklich erschwinglich ist. Momentan muss man ja, glaube ich, 800, 900 Euro ausgeben, um in den vollen Genuss zu kommen. Also einmal 600 Euro für die Brille, dann nochmal 400, 500 für eine ordentliche Grafikkarte, die das auch stemmen kann. Und soweit ich weiß, werden ja zwei Bilder berechnet, ne? Deswegen, also einmal links, einmal rechts. Ich hab absolut keine Ahnung. Das erklärt, warum das dann ein bisschen rechenintensiver ist. Aber also diese Faszination Virtual Reality hat mich ja schon ein bisschen. Ich erinnere mich daran, es gab das irgendwann, da war ich 8, 9 Jahre alt und da war ich mal in der Spielhalle und da konnte man Doom mit einer Virtual Reality Brille spielen. Aha. Aber ich durfte nicht, weil ich war halt 8. Aber das ist quasi so die einzige Connection, die ich zur Virtual Reality habe. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal unsere erste kleine Pause, denn du musst ja immer noch aufs Klo und dafür machen wir mal die Mikrofone aus. Ich würde sagen, ja genau, wir machen erstens mal die Mikrofone aus und zweitens, ich sehe da drüben so ein paar Weinflaschen, da kann man bestimmt mal Flüssigkeiten austauschen oder so. Genau, und ich schaue mal so lange, was der Jakob Augstein da so in seinem Beutelchen dabei hatte. Also, wir sehen uns wieder. Bis gleich. Minute. Ciao. So. Das war jetzt wichtig. So, herzlich willkommen zurück. Ich habe zu Ende ausgetreten. Willkommen zurück zu Creamspeak. Im Beutelchen war leider kein Koks, sondern die verbrannte Asche von einem Manifest von Karl Marx. Wie hast du das denn jetzt festgestellt? Ich habe mit meiner linken Nase habe ich sofort rausgesniffelt. Du hast, wenn du das auf die Zunge packst, dann ich merke das sofort. Wie in so einem schlechten Kopffilm, wo die immer mit dem kleinen Finger reingehen und sagen, ganz klar, Koks. Und sofort drin, ich merke das, sobald ich das schnüffel. Ich schnüffel Linkes. Das antikapitalistische Prickeln auf der Zunge. Ja. Kann auch sein, dass jetzt die restliche Folge ein bisschen links gerichtet wird. Und meinst du, das antikapitalistische Prickeln, dieses Jakob, kannst du mir noch geben, eine von die kleine Kapital verbrannt, die hat sich schön geprickelt in meine... wo waren wir denn? Wir waren, das war der beste französische Akzent. Das war vor allem so richtig, wir haben keine Zeit für Akzente. So, wir sind im Armageddon-Schutzbunker von Thomas de Maizière. Oben steigt gerade eine riesige Party. So wie ich das höre, hat sich auch gerade Sigmar Gabriel ans Klavier gesetzt und spielt Piano Man. wir sind leider ausgeschlossen und haben jetzt ein bisschen Zeit, gut, über die letzte Woche zu reden. Ich habe übrigens eben gesehen, der Thomas de Maizière hat auch so eine Bildergalerie von sich selbst mit Minister of the Month und dann 5 times in a row mit demselben Bild. Ich habe mir nichts anderes gedacht. Also wer so aussieht, der und in einem so hohen Beruf ist, der muss irgendwie seinen Frieden damit geschlossen haben, wie er aussieht. Klar, und kann auch nichts, so eine, kann er nicht genug bekommen. So ein kleines Vision Board hat ja auch niemandem geschadet. Der Thomas ist auch ein wunderbarer Gastgeber gewesen. Deswegen hat uns davor noch ein bisschen rumgeführt, hat uns seine Sturmgewehrsammlung gezeigt und hat sich wirklich darum gekümmert, dass wir uns sicher fühlen bei ihm. Apropos Sicherheit. Es wird ja auch jetzt immer wieder darüber geredet, Burka ja oder nein oder überhaupt. Und die Diskussion an sich hat sich wieder seltsam angefühlt. Ne? Wir haben einmal die ganze CDU und AfD, die gesagt, ja, Burka auf gar keinen Fall, weil Islam, dann die anderen, andere Teile der CDU, die Islam sagen, Right. Die dann ganz offensichtlich sagen, ja, würden wir ja gern, aber der Verfassungsschutz lässt das wieder nicht zu. Ach, verdammt. Die machen immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Ne? Verdammte scheiß Verfassungsschutz hier. Und also so eher aus dem rechten Spektrum hört man dann immer wieder, ja, unsere Werte. Und aus dem linken Spektrum hört man dann, nein, Burka muss bleiben. Jakob Augstein selber hat ja auch geschrieben, nee, die Burka muss bleiben. Und dann hat er diesen schönen Sprung zum Burka-Verbot in Frankreich gebracht, dass in Frankreich sind die Burkas ja verboten und am Strand ist quasi wirklich Burka-Verbot. Und dann hat er gesagt, vor 50 Jahren gab es noch ein Verbot von nackter Haut und da mussten die Frauen alle lange Bikinis tragen und jetzt wird man zum Ausziehen gezwungen. Und das ist ja an sich auch wirklich schon... Also es ist ja wirklich ein fataler Vergleich. Ne? Es geht ja eigentlich genau darum, dass wir in Europa uns davon wegbewegt haben, von der Tatsache, dass Frauen sich verhüllen müssen am Strand und ähnlichem. Und es geht ja eigentlich genau darum, dass wir... Ja, ne? Allein auf sein Argument bezogen. Ne? Das ist wieder, aber das ist, glaube ich, wieder so ein Ding, das ist halt wieder so ein augsteiniges Geschwafel. Weil ich könnte mir halt vorstellen, dass er in seiner betont intellektuellen Art irgendwie darauf verweisen wollte, dass quasi durch unsere übersexualisierte America-Kapitalgesellschaft einfach so dieser gesellschaftliche Druck auf Frauen besteht, sexy, nackt und willig zu sein. Genau, dann haben wir nämlich wieder das andere Argument, nämlich das, ja, wie frei bist du denn mit deinem Bikini, ne? Trägst du dich eigentlich auch wieder, ist es nicht genau das andere Spektrum der Verschleierung? Erfüllst du nicht auch nur irgendwie den Zwang der Gesellschaft und so weiter? Aber für mich... Aber nichtsdestotrotz, es ist ja nochmal was anderes. Ich glaube, das ist wieder ein Schritt zu weit gedacht, weil das ist sozusagen, das ist Zukunftsmusik, weil de facto kann dir niemand was erzählen in Deutschland, wenn du halt sagst, ja, nee, ich trage aber jetzt halt irgendwie Longsleeve und dicken Parker und irgendwie keinen, weiß ich auch nicht, was, Crop Top und eigentlich gar nichts. So Harley Quinn Outfit Style. Im Grunde genommen deswegen, wir müssen erstmal die Basics abstecken, bevor wir uns über so tiefsinnigere Geschichten. Also das ist auch wieder Schwachsinn. Du darfst dich natürlich über die Sachen gleichzeitig unterhalten, aber du sollst halt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen sozusagen. Das ist ganz wichtig, genau, dass wir jetzt nicht islamischen oder muslimischen Glauben, ja, und muslimische Regeln mit französischer Bademodengesetzeslage grob vergleichen sollten. Ich glaube, da muss man erstmal ein bisschen tiefer gehen und die grundsätzlichen Eckpunkte dieser Diskussion abstecken. Aber genau da verfehlen ja die meisten Kolumnisten und die meisten Mitsprecher in dieser Diskussion absolut das Ziel. Denn ich habe eher das Gefühl, dass das alles mal wieder so linker-rechter Stimmenfang oder linker-rechter Politikkampf ist. Und was vergessen wird, ist einfach vollkommen. Und ich glaube, der einzige Kommentar, der genau darauf, Ziehst du auf die gute Sibylle ab wieder? Genau. Und ja, die Sibylle Berg ist wieder auf den Punkt gebracht. Genau, die ist nämlich die einzige, die mal wieder gewohnt gesagt hat, Jungs, vor allem, und dann ist nämlich das Wichtige, fängt nämlich erstmal an mit Jungs. Jungs, das geht ja erstmal um Frauen, die Burkas oder Niqabs tragen sollen. Total. Ja? Dann ist das zweite Problem, es wird ja gar nicht über diese Frauen diskutiert. Es wird ja immer über Islam oder nicht diskutiert. Nicht gefragt. Das ist das Geile daran. Und klar kann man sagen, ja, wenn die Burka wegfällt, dann dürfen die Frauen vielleicht gar nicht mehr aus dem Haus gehen und so. Aber darum geht es ja jetzt wirklich erstmal gar nicht. Das Für und Wider Burka oder nicht fängt ja erstmal beim Menschen an. Und das wird einfach wieder fahrlässig unterschlagen. Es wird einfach wieder unterschlagen, dass wir hier mit Menschen zu tun haben, nicht mit dem Islam und nicht der Türke. Das hört sich wieder schon wieder nach dieser alten nationalistischen Rhetorik. Ja, der Russe steht vor der Tür an. Also der Türke an sich. Genau, ja. Der Türke an sich trägt seine Burka am liebsten immer. So, ja. Und darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass wir jetzt in unserem, in Europa Menschen mit strengem muslimischem Glauben haben, die daran glauben. Und das ist der nächste Punkt, dass gar nicht erörtert wird, warum müssen diese Frauen denn die Burka tragen? Klar, es ist wichtig, dass beim Autofahren und vor Gericht, ne, dass es ja wirklich ein Verschleierungsverbot gibt, dass man klar einsehen muss, wer da vor einem steht. Identifizierung, ne? Und so. Und ich meine, ich kann auch irgendwo verstehen, wenn du jetzt sagst, Burka-Verbot light, das ist ja das, glaube ich, momentan der aktuelle CDU-Stand, zu sagen, ja, okay, wir wollen das halt nicht in einem Erziehungskontext oder wie auch immer haben, was ja völlig selbstverständlich ist, weil wir sind ein laizistischer Staat, da hat Religion sowieso nichts zu suchen. Wir sind kein laizistischer Staat, mein Freund. Das ist ein großer, großer Irrglaube. Nein. Wir sollten einer sein. Ja, dafür hängen aber in Bayern zu viele Kreuze in der Grundschule und schon im Kindergarten und auch hier. Ja, okay, aber ich sag mal so. Nee, wir sind tatsächlich kein laizistischer Staat. Die einzigen laizistischen Staate sind, glaube ich, die Türkei, bis vor 4 Wochen. Und ich glaube, da noch sowas wie Island war auch noch dabei. Also irgendwas im Baltikum war es, glaube ich. Auf jeden Fall sind es gar nicht so viele Staaten, die wirklich streng Staat und Kirche getrennt haben. Okay, dann korrigiere ich. Du hast natürlich irgendwo recht. Dann korrigiere ich mich an der Stelle und sage so, ich finde, wir sollten ein laizistischer Staat sein. Genau. Und ich handle Deutschland auch so, weil für mich ist das Schwachsinn. Also, ja, also weißt du? bevor wir jetzt in die große Creamspeak-Religionskritik verfallen, lass mich noch einmal sagen, es wurde erst vor ein paar Wochen wurde in einem Landtag beschlossen, dass quasi der Götterparagraf nicht in der Landesverfassung stehen sollte, wie es in anderen Landesverfassungen so ist. Wir sind noch ganz, ganz weit davon entfernt, ein laizistischer Staat zu sein. Deswegen müssen wir ganz vorsichtig sein. Und das bringt mich übrigens auch zu einem Punkt in dieser ganzen Pro-Kontra-Islam-Debatte. Denn das ist ja immer so eine ganz ambivalente Argumentationsstruktur, dem anderen seine rückständige Religion verbieten zu wollen, dann aber selber gläubiger Christ zu sein oder gerade christdemokratisch zu sein. Ne? So, man kommt ja jetzt nicht wirklich von einem Standpunkt, wo man sagen kann, wir haben die alte Schlange Christentum abgelegt und können jetzt aus der frei aufgeklärten Perspektive auf euch einreden, sondern nee, wir stehen ja, klar kann man sagen, wir hatten unsere Reformation und wir haben irgendwann damit angefangen zu denken, okay, ne, dieses 2000 Jahre alte Buch ist jetzt vielleicht, ne, gerade so in Hinblick auf, man darf seinen Sklaven und seine Frauen nur mit einem Rohrstock schlagen, der dünner ist als der Daumen, ne, das ist natürlich Blödsinn, der Stock kann so dick sein, wie er will. Aber tatsächlich vor allen Dingen das, also sorry, nee, sag. Ja, genau, das ist einmal für mich dieser seltsame Standpunkt, von dem man da immer Religionskritik übt, dann aber selber in der Religion ist, die halt noch genauso in Anachronismen festhängt wie der Islam. Aber nochmal zurück wirklich zum Thema, weil wir genau das gleiche Problem haben wie die vielen anderen Kolumnisten, die über das Burka-Niqab-Verbot für und widersprechen. Wir vergessen einfach den Menschen und wir vergessen einfach, dass es Frauen... Ja, vor allen Dingen was mich auch stört an der ganzen Geschichte, also nur unabhängig jetzt von diesem, okay, wer sitzt jetzt moralisch auf dem höheren Ross oder sowas, oder wer hat jetzt irgendwie das Recht, wen zu kritisieren oder so, was mich halt auch wieder anpisst an der Geschichte, jetzt an so einem pauschal geforderten Burka-Verbot oder sowas, ist dieser, das ist ja noch nicht mal, ich weiß gar nicht, das ist ja noch nicht mal so eine, den Gedanken machen sich die Leute ja überhaupt nicht, aber einfach zu überlegen so, als würde jemand sich jetzt von seiner Überzeugung oder seiner Religion abkehren, wenn du sagst, nee, du darfst jetzt nicht mehr anziehen. Ja. Das Einzige, was du damit machst, ist die Leute, die das aus welchen Gründen auch immer machen wollen, aus der Mitte der Gesellschaft zu verdrängen und die Bildung von Parallelgesellschaften zu fördern. Richtig, genau, das wird eigentlich, aber auch da kann man natürlich wieder sagen, und dann ist nämlich wieder das Problem, alles, worüber wir jetzt sprechen, ist, wir befinden uns da auf ganz dünnem Eis, weil wir einfach nicht die Frau unter der Niqab oder Burka sind. Wir wissen einfach nicht, wie sich das anfühlt, wenn man mit 12 Jahren schon dahin erzogen wird, sich zu verschleiern. Und jetzt kommt der nächste Grund, warum müssen sich Frauen verschleiern? Bitte berichtigt mich, aber so wie ich das jetzt aus mehreren Quellen gelesen habe, geht es erstmal darum, der Wollust des Mannes zu entkommen und vor allem die Wollust des Mannes nicht zu wecken. So, und das ist dann eher der Grund, über den man diskutieren muss und sagen muss, also jetzt bei aller Liebe, ne, das geht, erstmal geht es ja nicht wirklich darum, es geht eigentlich mehr um Dominanz und Unterwürfigkeit und Kontrolle. Und natürlich Einschränkung der Selbstbestimmung der Frau. Und das sei denn wiederum, das muss man ja auch dazu sagen, es gibt mit Sicherheit auch Leute, die sagen, so ja, nee, das ist jetzt für mich, es gab ein Spiegel-Interview mit zwei Damen und die eine hat halt gesagt, ja, das ist für mich ein Schutzinstrument, wie auch immer, mich gegen den männlichen Gaze zu wehren oder was. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber gut, ne? Ich sage nur, wenn das dein Ding ist und du dich ja aus freien Stücken dafür entscheidest, so kannst du dir gerne einen Riesensack über den Kopf packen. Also, mir ist das wurscht. Ja. Genau, das, und dann ist nämlich wieder der nächste Punkt. Und ich habe nämlich das Gefühl, dass genau diese Debatte wird geführt. Nämlich, darfst du dir einen Sack über den Kopf ziehen oder nicht, weil der Prophet das so wollte. Aber das darf ja eigentlich nicht die Diskussion sein. Die Diskussion müsste ja eigentlich, wenn man jetzt wirklich die Diskussion um den Menschen führt und nicht um die Politik für oder wider Islam, ne? Islamisierung des Abendlandes und so weiter, Ich habe jedes Mal, jedes Mal kommt mir dieser dämliche Gag mit dem die Isengardisierung des Auenlandes in den Kopf. Aber genau, Islamisierung des Auenlandes, sondern darum, das ist ja also erstmal diese Oberfläche, die Diskussion für oder wider Islam. Die eigentliche Diskussion muss ja eigentlich sein, wir haben Frauen in diesem Land leben, die sich verschleiern müssen, weil ihnen das entweder so beigebracht wurde oder weil sie dazu gezwungen werden. Und eigentlich muss das doch die Diskussion sein. Und ich habe jetzt schon wieder die Sorge, dass einmal die Liberalen große Angst haben, wieder mit der großen alten Rassismus- und Islamophobkeule gebeutelt zu werden. Und die Rechten, den kauft man das sowieso nicht ab, wenn man sagt, ja, also normalerweise geht es uns darum, dass wir alle Ausländer scheiße finden, aber jetzt geht es uns aber wirklich um die Frauen. Not? Ja, nee, ich denke halt auf jeden Fall, dass, also ich sehe durchaus, dass eine Problematik auf jeden Fall besteht, nur ich denke halt, dass einfach, wir reden einfach über die falsche Geschichte, weil wir müssen über Kommunikation und Integration reden. Genau. Und ums Hände und ein Verbot hat noch niemand und einfach sagen so, es geht, genau, das ist nämlich genau das Ding, das bringt nämlich überhaupt nichts, wenn wir sagen so, weißt du was, das, wo du so total dran hängst, was uns nicht passt, so, das nehmen wir jetzt einfach weg, so, dann wirst du dich bestimmt genauso irgendwie anpassen, wie wir das gerne hätten, sondern eigentlich geht es doch ein bisschen darum zu sagen, wir sind davon überzeugt, dass dieses westliche Ding, was wir uns hier irgendwie zusammengebastelt haben, dass das irgendwie super ist und doch, dass hör mal, das ist auch ein bisschen jetzt hier die Stimmung. Wir sitzen hier im Keller des Grundvaters der westlichen sicheren Demokratie. Thomas de Maizière ist ein Vorschreiter in Sachen Sicherheit und ne, Zusammenleben in einem demokratischen Staat, deswegen das färbt natürlich ab, ne? Dieses ganze Gebäude art mit Demokratie und Sicherheit. Freedom. Ja, nee, aber ich denke halt auch, du musst halt einfach auf die Leute zugehen, sagen so, jo, ihr könnt machen, tun und lassen, was ihr wollt, und dann über kurz oder lang, glaube ich, wird der Prozentsatz der Leute, die dann noch sagen, so, ja, ich habe jetzt tatsächlich ein genuines Interesse daran, Frauen zu unterdrücken und denen irgendwie die dazu zu zwingen, sich jetzt eine Burka anzuziehen. Das heißt aber auch so ein klein bisschen aufgeben und sagen, die jetzige Generation von Burka-Trägern wird wahrscheinlich als Burka-Träger sterben. Und in der Hoffnung, dass wir die nächste, genau, übernächste Generation bekommen. Man muss es ja nicht forcieren, so, weißt du? Also würde ich jetzt behaupten. Also ich bin ein großer Anhänger der Theorie langsamen gesellschaftlichen Wandels. Das denke ich auch, aber ich denke, dass das auch ein bisschen aktiver betrieben werden muss, und zwar zum Beispiel mit Hilfeprogrammen, wie zum Beispiel, sie sind unglücklich in ihrer Ehe, auch im Islam, es gibt in diesem Land Hilfe. Viele Frauen, die in dieses Land kommen, wissen nämlich gar nicht, dass es hier wirklich so etwas wie den Weißen Ring gibt. Na, gerade für Frauen, die von ihren Ehemännern nicht so behandelt werden, wie sie behandelt werden sollten oder wie sie es als Mensch, einfach als Mensch verdient hätten. Und ich bin, und jetzt um auch jetzt mal ganz klar Flagge zu bekennen, ja, ich bin absolut dagegen, wenn man Menschen im frühesten Kindesalter schon einer religiösen Gehirnwäsche unterzieht, egal ob christlich oder muslimisch. Und ich bin auch vor allem dagegen, Frauen, Kinder oder jugendliche Mädchen in Burkas, Niqabs oder ähnliches zu stecken. Wenn das ein Mädchen ist und das irgendwann mit 18, 19 sagt, weißt du was, ich habe mir das durchgelesen mit Bibel, Koran und so, ich finde das super, ich ziehe mir jetzt ein Kopftuch an oder ich gehe jetzt jedes Mal in die Kirche, dann ist das deren Ding. Aber es gibt ja, glaube ich, die Statistik, was war das, glaube ich, nochmal? Ich glaube, 96% aller Menschen, die nicht religiös erzogen wurden, werden auch nicht mehr im Alter religiös. Weil natürlich diese ganzen Geschichten, die es in Bibel gibt. Das Ding ist, ne? Ja, im Grunde genommen, ich finde ja, Religion ist ja, oder so sehe ich das, ist irgendwo eine gewisse Heuristik. Weil du hast sozusagen, du hast so ein Rahmenset, du hast irgendwie eine Story, da ist alles mit drin, da sind die großen menschlichen Gedanken, die großen philosophischen menschlichen Gedanken, Tod, Sterben, ewiges Leben, was passiert, wer bin ich, wo gehe ich hin, das ist alles da drin, da sind moralische Richtlinien drin, und im Grunde genommen ist es so ein bisschen wie so ein Guide, meinetwegen, und du kannst halt, wenn das vielleicht zu schwierig ist für manche Leute, zu sagen, ich bastel mir jetzt patchworkmäßig aus allem, was es so gab, mein moralisches Überzeugungsset und meine Vorstellung vom Leben und vom Tod und von, was weiß ich, der Seele und dem Körper zusammen, und dann gebe ich das so an mein Kind weiter, dann kannst du halt nehmen, so nimmst du ein Preset, wie so ein Genau, ich bin einfach ein zu faul, mir selber was zu machen. Manche Leute können das auch, glaube ich, einfach nicht. Das ist zu viel verlangt. Ich verstehe das. Und deswegen nimmst du eine fertige Religion, packst das auf dein Kind, und wenn du halt, wenn du, weiß ich auch nicht, wenn, wenn du eine komische, wenn du dir dann ein bisschen ein komisches Preset ausgesucht hast, dann packst du was Komisches auf dein Kind drauf. Zum Beispiel Schlangenanbeter. Ist eigentlich eine meiner Lieblingsreligionen. Ja. Muss ich sagen. Alleine, du brauchst doch keine Burka. Du siehst es einfach, wer Schlangenanbeter ist, weil der komplett säurezerfressene Arme hat. Und das ist... Kennst du es nicht, diese Kirchen, diese Kirchen im mittleren Westen? Ich kenne Hare Krishna, wenn ich glaube. Nee, die sind das nicht. Das sind einfach Kirchen, die lassen sich von Schlangen beißen. Also es sind natürlich mehr Sekten, aber... Das sind so Leute, die einfach so Baby, der Übergang, Snake Man. Der Übergang von Schlangenanbeter-Sekte zu großer Religion ist ja relativ fließend. Wollte ich gerade sagen. Also aber um das mal kurz zu sagen, denn ich glaube, die große Religionskritik-Folge oder Serie oder Blog oder... Buch- und Podcast-Reihe, machen wir, glaube ich, ein anderes Mal. Denn genau das war jetzt eigentlich nicht das Thema. Das Thema sollte ja eigentlich nicht sein, sind die Linken oder Rechten für oder gegen den Islam? Sind wir für oder gegen Religion im Allgemeinen? Das Problem war eigentlich nur, also das eigentliche Problem oder als was es verkauft wurde, war ja, schaffen wir es irgendwo, die Frauen, die eventuell unfreiwillig mit einem Sack bei 40 Grad im Schatten in der Gegend herumrennen, also mit einem Sack über dem Kopf, und dass wir die irgendwo schaffen. Auch soll absolut keine Beleidigung gegen Frauen mit Sack gehen. Ich bin wirklich tiefste Bewunderung für Frauen, die mit 40 Grad im Sack, im Schatten durch die Gegend rennen. Wirklich. Ich weiß nicht, wie ihr das schafft. Tiefster Respekt. Mit diesem kleinen Shoutout an... Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du brauchst noch ein Weinchen da hinten. Ich glaube, wir gucken jetzt mal, was wir noch... Wir plündern jetzt mal ein bisschen die Minibar. Nee, das ist ja gar nicht eine Minibar, das ist ja eine regelrechte Kollektion hier. Richtig, kann es eigentlich sein, dass der Mann... Ein Weinkeller? Nicht Wein. Das sind ja auch mit Spirituosen. Wir nennen es eine Spirituosensammlung. Wir plündern die Spirituosensammlung. Das war's schon. Das war das Wort. Okay, das wir, wir merken, wir haben schon den einen oder anderen Wein von Tommy, wir nennen ihn Tommy, geleert. Und wir schauen jetzt mal, dass wir noch einen ganz feinen Tropfen aus den letzten paar Jahren finden. Du musst gucken, dass du jetzt nicht die Flasche nimmst, wo ich jetzt vorhin... Hast du die markiert oder hast du einfach wieder einen Korken drauf gemacht und reingestellt? Nee, ich habe einen Korken drauf gemacht und die reingestellt. Ah, ja. Also, Russian Roulette. Okay, also wir schauen einfach mal, was passiert. Wir hören uns gleich wieder. Ciao. Hello again. Hello again. Willkommen zurück zu Creamspeak. Wir haben gerade ein paar weitere feine Tröpfchen aufgemacht. Ich habe hier ein Bier gefunden. Ein eins vereinzeltes. Bestimmt für einen Wolfgang. Ist auch schon von 1989, steht auch Mauerfall drauf, aber whatever. Ach komm, einfach alles mitnehmen. Ich meine, der Weltkrieg kommt sowieso nicht. Hasselhoff. Ich mein, heutzutage hat auch keiner mehr. Premium-Pilz. Heutzutage hat auch keiner mehr die Eier, einen Weltkrieg anzufangen, du. Ja, ich will jetzt keinen herausfordern, aber du, ihr habt doch einen. Du, nicht apropos heutzutage und keiner hat mehr Eier. Ich habe mal so ein, letzte Woche jetzt so ein Zeitartikel gelesen. Mhm. Das klingt schon so unfassbar Millennial-mäßig. Du, ich habe so einen Artikel auf Zeit Online gelesen. Der Fischer hat wieder was zu Gina Lisa gesagt. Der Fischer mit Gina Lisa. Können wir noch gleich mal kurz über Thomas Fischer reden. Ist ja auch ein riesiges Phänomen. Ein riesiger Mann mit großem Phänomen. Ich sage jetzt trotzdem, weil sonst ist es komisch, wenn ich jetzt was erzähle und dann erzähle ich es gar nicht. Also ich habe einen Artikel gelesen, dass die so-called Millennials, die Generation Y, also wir, ja, dass die keine Autos mehr kaufen und General Motors deswegen sich fragt, was sie jetzt machen sollen, weil es ist alles in Pokémon Go investieren. Pokémon Go investieren, genau. Pokémon Go, die Eier schlüpfen doppelt so schnell, wenn du in der Karre durch die Gegend fährst. Keiner möchte mehr Autos kaufen, keiner möchte mehr Häuser kaufen. Die Leute sind, also dieser amerikanische Materialismus, der steckt so ein bisschen in der Krise, weil die jungen Leute alle nichts mehr haben wollen. Ja, vielleicht. Die brauchen ein Smartphone, Laptop und halt dann irgendwie ein Shared Coworking Space und ein Whole Foods um die Ecke und das war's. Ja, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die verfickten Babyboomer die Wirtschaft zerstört haben und sich jetzt keiner mehr was leisten kann. Aber möglicherweise. Ist ja auch nur möglicherweise so auch. Aber ich glaube tatsächlich, die Priorisierung ist einfach anders. Also bei mir ist das ja zum Beispiel genauso. Ich habe kein Interesse am Auto. Also ich habe auch keinen Führerschein, habe ich auch trotzdem kein Interesse am Auto, weil ich frage mich, wozu brauche ich das? Ich bin mit der Bahn, komme ich durch Deutschland, fliegen kann ich und kannst Public fliegen? Transport. Ja, ich kann geil fliegen. Wieder was das gemerkt. Ich habe diese Superkräften. Ja, aber wie fast alle. Penis ist noch dran geblieben. Alle also Millennials. Deswegen, genau. Nö, Und insofern ist eigentlich entspannt. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen dieser Trend zum, ne, auch ist ja diese Sharing Economy und so weiter. Ja, die, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Oder ich weiß nicht, ob sich da vielleicht sogar schon ein Generationsunterschied... Also ich glaube, ganz ehrlich, ich bin jetzt zwar kein klassischer Millennial, aber also ich habe ein Auto, aber wirklich zum Pendeln, und ich habe auch keinen Neuwagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht dieses... Hey, fellow kids, how do you do? Genau, ich hab auch nicht dieses, dieses ultimative Bedürfnis, jetzt ein Haus zu bauen, zu besitzen oder einen Neuwagen zu fahren. Oder ich bin ja auch, ich bin auch kein Anzugträger, und es gibt ganz viele Statussymbole, die mir einfach... ich habe so ein fancy iPhone, das ist so das Einzige, wo ich sage, ne, so dass ich nach außen hin trage. Aber das ist ja auch... Ich habe mir letztens mir so eine Live-Sex-Doll gekauft für 15.000 Euro. Und, so mit Swarovski-Kristallen, so eine? Nee, ganz unten. Das ist das absolute Standardmodell. Das Standardmodell Svetlana, osteuropäisch. Ah, okay. Also das wird auch in Osteuropa gefertigt. Und das wird auch nicht aus so einem Hochlatex gemacht, sondern aus alter Schweinehaut. aus echten Menschen. Also man muss sich wirklich beeilen, sonst fängt das an zu... Man muss quasi gegen den Verfall anpimpern, um das Geld wieder rauszupimpern. Ah. Und Aber jetzt mal wirklich, also ich habe... Das Niveau ist im Bunker. Ich habe, du, hier hört uns keiner, du weißt doch, im Bunker hört dich keiner schreien, ne? Das hat Bill Cosby schon damals gesagt. Und, also diese... Apropos, ich habe hier auch vorhin ein paar Roofies gefunden, by the way. So, können wir gleich mal Sigmar Gabriel einen Drink schmeißen, wenn wir hier wieder rauskommen. Du, ich glaube, der merkt das gar nicht mehr. Der hat einen Stoffwechsel. Wenn du dem das jetzt reinhaust, dann wird er im nächsten Jahr leicht müde. Aber das war's auch, glaube ich, mit dem guten Sigi. Das ist einfach, wenn du das, du musst ja rechnen, so eine Roofie-Tablette kommen da auf knapp 15 Kilo Shrimp, die der am heutigen Abend schon verdrückt hat. Das stimmt. Zurück zu Live-Sex-Dolls, wo wir gerade bei Sigmar Gabriel und Shrimp sind. Schöne Überleitung. Weil das fühlt sich an wie Sigmar Gabriel und riecht nach ein paar Monaten wie Shrimp. Und also diese Real-Life-Sex-Dolls. Basically Real-Life-Sex-Dolls. Dreams come true. Absolut. Es gibt nichts Erotischeres als die warme Alabasterhaut von Sigmar Gabriel und der Geruch von Shrimp. Das ist einfach unglaublich. Prickelnde Erotik. Schön. Hier bei Creamspeak. Du wolltest vorhin noch was zu Gina Lisa sagen. Ich wollte gerade bei prickelnder Erotik. Wo wir gerade bei Real Life Sex Dolls sind, ich wollte noch was zu Gina Lisa sagen. Nein, ich wollte zuerst. Du musst gleich auf die stille Treppe, du kriegst gleich einen Timeout. Ich komm nicht raus. Hör mal. Hier hört mich keiner. Ich kann immer noch sagen, das war Bunkerfieber. Bunkerfieber. Alles, was ich gesagt habe, ist im Bunkerfieber entstanden. Und also diese Real-Life-Sex-Dolls kosten 10.000 bis 15.000 Euro und sehen absolut nicht... Jetzt muss ich mir das mal kurz mal erklären. Also was sind denn jetzt bitte... Ich glaube, ich sage das auch falsch. Ich glaube, das sind einfach nur absolute High-Tech-Super-Gefühls-echt und realistisch aussehende, anmutende Sexpuppen. Ich google das jetzt mal. Real-Life-Sex-Dolls. Genau. Und ich habe mir da ein bisschen die Seite angeguckt. Der Empfang ist übrigens erstaunlich gut hier unten, und ich habe auch aus irgendeinem Grund meinen Laptop mitgenommen. Ist das so? Ja. Aber vielleicht gehen wir auch hier einfach nur über das Demasiersche Intranet, und das ist einfach die einzige Seite, die es in seinem Intranet gibt. Das ist die Startseite. Shop. Genau, und ist mir ist eins aufgefallen, okay. Und zwar gibt es, es gibt ja einmal diese kompletten die Puppen. Die kosten jetzt 400. Nee, dann bist du da falsch. Also es gibt eine Seite mit Super Sex Dolls. Das sieht aber schon relativ real. Also ich hatte jetzt nur diese aufblasbaren Dinger. Nein, die sind, das sieht schon gut aus. Die schenkt man ja eher so seiner Mama zum Spaß zum 60. Premium. Ja? Genau, diese Premium Dolls. Und dann, während du googelst, erzähle ich mal ganz kurz, was es da so gibt. Es gibt dann ganz, ganz tolle realistische, und mit denen... Es gibt übrigens einen Film, den ich dazu empfehlen kann, Lars und die Frauen. Der handelt von einem Mann, der jetzt nur noch eine Beziehung zu einer solchen realistischen Sexpuppe hat. Und das ist wirklich ein sehr guter Film mit Ryan Gosling. Und das ist wohl auch nach einer wahren Begebenheit. Ryan Gosling ist die Sexpuppe. Genau, nee, Ryan Gosling hat wohl auch selber tatsächlich eine Sexpuppe, mit der er lebt, habe ich gehört. Ah, okay. Und deswegen ist der auch so muskulös und durchtrainiert, weil er die ganze Zeit mit sich rumträgt. Und die wiegen ja 50 Kilo. Auf jeden Fall, diese Live-Sex-Dolls, Real-Life-Dinger, sind unheimlich toll gemacht. Aber dann gibt es auch ganz komische Sachen. Erstmal, es gibt Füße, also wirklich so ein abgeschnittener Fuß, wo ich mir denke, es gibt so eine ganz klare Zielgruppe, nämlich Serienkiller, die sich die kaufen, um bei dem nächsten Serienkiller-Kongress nicht so abzustinken, weil der eine schon 30 abgeschnittene Füße hat und du hast nur 2 und dann wahrscheinlich noch von der gleichen Person oder einer ist von dir. Aber du kannst dann halt noch so ein paar Latex-Dinger mitbringen und ne, bist dann der dicke Max da beim Serienkiller-Kongress. Und dann gibt es aber noch eins, was fand ich super interessant. Es gibt da nämlich quasi nur so das Hinterteil von einer Person, männlich und weiblich. Also quasi nur so der emporgereckte Hintern. Ja, ja, ich sehe auch gerade, es gibt hier auch genau. So ein Oral und Simulator. Da hast du quasi so einen Mund mit Nase auf dem Stock. Und da. Das sieht echt geil aus. Das würde ich auch meinem Kind als St. Martins Laterne mit in die Hand drücken. Auf Oral. Jeden Fall, es gibt da ein Ding. Das ist eine ganz Für mich war das auch. Ich war auch total fasziniert, dass es sowas gibt. Und lass mich kurz erzählen. Es gibt dann diesen Hintern, also nennen wir es mal Power Bottom. Und dieser Hintern. Die Frau, also das Frauenmodell, ne, mit hinten vorne, alles echt, hat $600 gekostet und das Männermodell hat nur 300 gekostet und da waren richtig so Balls mit dabei. Und ich dachte mir die ganze Zeit, das kostet nur die Hälfte. Ist es nicht leichter, einfach die Eier abzuschneiden und so zu tun, als wäre es die Frauentuppe? Wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob da so, ob der Sparfuchs in mir spricht, der Student. Ja, du. Also DIY, do yourself, do it yourself, your own sex doll. Aber es ist wirklich eine faszinierende Welt. Vor allem, wenn man darüber nachdenkt, dass das Zeug, das kostet ja 10.000, 20.000 Dollar, ne? Also bis zu. Und ich bin fasziniert davon, dass jemand sagt, ich gebe jetzt Geld von einem gebrauchten kleinen Großwagen aus dafür. Also ich bin auch, ich muss sagen, ich muss mal sagen, dicken Kudos an die Branche, dass die, weil die sehen ja echt, also das ist einfach jenseits allem von allen Geschichten, die ich jetzt die ich kenne aus dem Sextoy-Bereich. Das ist ja schon, das sieht ja schon, man kann fast sagen, das sieht ja schon fast ansprechend aus. Ja, also genau, jetzt noch eine kleine Burka drüber und die Sache ist geritzt. Wollte ich gerade sagen, also da sind der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ja. Ich würde mal gerne kurz was vorlesen von der Seite. Ich bin gerade auf realdoll.com. Ich habe keine Ahnung und die mehr, haben ich ein, die haben eine Option Hybrid Dolls. Ich habe einfach mal drauf geklickt, weil ich wissen wollte, Hyper Dolls? Hybrid Dolls. Hybrid Dolls, also halb Mensch und halb Puppe. Da sitzt dann einer drin. Nee, genau. Also so ein, vielleicht ist das hier der Typ, der auch bei R2D2 drin saß, ist jetzt leider schon, da sitzt immer ein Midget drin in der Puppe und pass bedient auf, die von Stichwort, drin. Stichwort R2D2. What is a hybrid doll? A hybrid doll is the combination of various options spanning multiple doll lines, bla bla, making never before seen combinations possible. For example, taking an R2D2 head and attaching it to a ist wicked real doll body or a boy to ich bin einfach meiner Zeit immer wieder einen Schritt voraus. Ich verstehe. Ich muss jetzt erstmal rausfinden, wo die R2D2 dolls sind. Also, I wanna get in on this. Und dann auch wirklich so ein R2D2 mit 2 Eiern und einem Latex-Arschloch. Da kannst du dann wahrscheinlich auch den R2D2 C3PO Combination-Ding machen. Erst einmal. With a hint of Leia in there und Jabba the Hutt. Okay. Nur echt mit dem Shrimp-Geruch von Sigmar Gabriel. Ja. Ich muss erst mal sagen, ich bin meiner Zeit mal wieder voraus und habe erst für D2 geahnt. Aber wäre das vielleicht wirklich, eine Marktlücke zu sagen, wir verkaufen Sexpuppen, wo echte kleine Menschen drin sitzen? Also vielleicht sogar Kinderarbeiter. Je nachdem, wie legal das ist. Das wird aber, du in der Türkei. Ja. Du, die Türkei hat gerade gesagt, dass das Alter. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Das Alter, ja, wir wollten da jetzt gerade die lockeren Themen durcharbeiten, wo wir uns doch schon durch das harte Zeug gearbeitet haben. Die Türkei hat gerade ein Gesetz geändert, wonach Jugendliche und Kinder jetzt auch mit 12 Jahren frei zum Geschlechtsverkehr freigegeben werden. Ich weiß nicht genau, wie es formuliert ist. Aber es geht halt darum, dass vorher war das Alter von 15 abwärts, war alles Verkehr mit Kindern. Gib mir nochmal bitte was von der Marx Asche. Ich glaube, ich schaffe das nicht ohne. Du hier, nimm dir mal eine Nase. Nimm dir mal die Nase davon. Ne? Die ist ja das kommt noch direkt aus der Hosentasche von Jakob Augstein. Das ist noch körperwarm. So. Auf jeden Fall hat die Türkei beschlossen, dass das Kindersexgesetz, ich sag's jetzt einfach mal so, denn es ist leider genauso makaber und ich möchte gar nichts groß beschönigen, wird von 15 auf 12 runtergesetzt mit der Begründung, dass Kinder und Mädchen, oder ich sag jetzt nicht Mädchen, aber man mit hat der natürlich... der Begründung, die wollen es doch auch. Genau, so quasi mit der Begründung, ab 12 ist man sich schon bewusst darüber, was Sex ist, was natürlich totaler Blödsinn ist. Und die schwedische Außenministerin hat dann gesagt, hier, nee, so nicht, das ist ja... ne. Öffnet ja Kindersex Tor und Tür und ne, eher mit Minderjährigen wird dazu beeinflusst. Und die Türkei ist dann leider wieder in den alten Trick 17 gegangen und hat gesagt, das sei rassistisch und islamophob. Inwiefern eine Gesetzesänderung für Sex mit Jugendlichen und Kindern islamophob und rassistisch ist, muss noch erklärt werden. Aber ich glaube, es war erstmal wieder so dieser typische defensive Schnellschuss, den man ja schon kennt in den letzten Wochen. Jede Kritik ist erstmal rassistisch und islamophob, um ganz klar abzustecken, was man darf und was nicht. Nämlich Kritik üben darf man nicht. Und also worum es wohl geht ist, wir haben ja vor ein paar Jahren, ich glaube es ist mittlerweile 10 Jahre her, war ja der jugendliche Marco 15 mit einer 13-jährigen Britin im Türkei-Urlaub und die haben da wild herumkorpuliert an der Riviera und dann kam der Marco in den Knast. Ich weiß auch gar nicht, wie es ausgegangen ist, tut jetzt auch nichts zur Sache. Offensichtlich wurde gesagt, okay, um das wirklich ne, klar zu machen, wird jetzt gesagt, das Alter wird von 15 auf 12 runtergesetzt. Es ging damals war quasi Sex mit Kindern war von 0 bis 15 und jetzt ist es von 0 bis 12 und zwischen 12 und 15 und aufwärts gelten andere Gesetze und andere Straftaten. Aber es war halt auch ganz klar gesagt, dass unter bestimmten Umständen kann dann halt der Geschlechtsakt vollzogen werden. Das ist und ich habe große Angst und ich sage nicht, das ist jetzt ja wieder klar, dass diese Türken da, darum geht es nicht. Ich habe einfach nur große Angst, dass damit tatsächlich dem, ja, der Eheschließung zwischen Volljährigen und arg Minderjährigen doch ein wenig geholfen wird. Und es geht mir nicht darum, dass ich sage, ja, unter Erdogan wird jetzt die Diktatur eingeführt oder ähnliches. Mir geht es 100% und ganz einfach darum, um den Kinderschutz. Und ich finde es eine erstaunlich traurige Sache, dass die Diskussion schon wieder im Keim von Rassismus, Islamkritik und Ähnlichem erstickt wird, anstatt offen in Europa, in der westlichen Welt oder einfach in der Welt 2016 kritisch darüber reden zu können. Warum macht ihr das denn? Ist das vielleicht wirklich genau das Richtige? Sollte man nicht dann eher sagen, das Age of Consent, also ne, das Alter, in dem man die Kinder auch wirklich... Ne, dürfen, offen, sollte vielleicht mal offen verhandelt werden und offen besprochen werden, anstatt jetzt sofort wieder so zu kontern. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprechen, da nochmal drauf einzugehen. Und aber es hat mich doch wieder sehr erschüttert, dass die Diskussion damit dann gleich schon wieder beendet war. Und ja, auch wieder, wir hatten ja letzte Woche konsequenzlose Themen und Konsequenzlosigkeit. Achso, übrigens, der Judoka, der dem jüdischen Judoka die Hand nicht geschüttelt hatte, wurde disqualifiziert. Ah, siehst du mal. So, also ich bin ganz sicher, dass die Olympia-Fraktion unseren Podcast gehört hat und sich gedacht hat, also wenn Creamspeak sagt, da müssen Konsequenzen folgen, dann müssen da Konsequenzen folgen. Sprich, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Erdogan auch disqualifiziert wird und dann ist endlich Ruhe im Karton. Ich glaube auch. Und dann ist die Welt auch endlich wieder gut. Ich glaube, das denken sich auch viele. Wenn Erdogan geht, dann ist das endlich alles wieder okay. Dann ist die Türkei endlich wieder ein richtiger Happy Ort. Und dann läuft das wieder. Das war bei Saddam ja damals auch so. Genau, das hat super geklappt. Ne? Der ein oder andere IS, der daraus entstanden ist, ist jetzt vollkommen Na, da lachen wir doch. Das runden wir auch. Du, da höre ich den Thomas oben lachen über den Witz. So. Apropos Thomas. Was hat eine fantastische Ohren, die du hast übrigens. Ich höre alles. Wir müssen aber auch langsam mal darüber nachdenken, wie wir jetzt hier aus dieser Situation wieder rauskommen. Ja, ich meine, gut, also wir können es natürlich nur im Keypad probieren. Ich weiß halt nicht ganz, was hat denn der, was wird der Thomas denn für eine Kombination? Was ist denn das für ein Typ? Ich glaube, das ist so ein Typ 00000. Ja, also ich glaube, das hat ja noch nicht geklappt. Ja, aber was ist denn, wenn wir da hinten gucken, mal da hinter dem Schrank, schau mal ganz kurz. Hilf mir mal ganz kurz den Schrank hier. Ja. Oh, sorry. Ich habe jetzt euch einfach. Hey, riesiges Loch in der Wand. Oh, okay. Das ist noch ein Geheimbunker oder was? Ich weiß nicht, aber lass uns mal. Komm mal hier, hilf mir mal ganz kurz, lass mich mal hier runter, halt mal meine Füße fest. Vorsicht, pass auf, dass meine Stilettos nicht kaputt gehen. Ja, nee, ist gut. Runter, ne? Und nicht unter den Schottenrock gucken. Nicht unter den Okay? Ja, ist ja gut. Du, das sieht aus, als wäre das hier die Kanalisation. Hörst du mich noch, ja? Ja, okay. Ich höre dich. Du, hier, ich bin am Abflussrohr. Lass mich mal kurz runter, ja? Soll ich dich loslassen? Ja, kannst du loslassen, ihr habt, okay. So, komm mal hinterher. Nee, auf gar keinen Fall. Nee, du, hier ist alle. Guck mal, ich mach mal kurz Handy-iPhone-Kamera an. So. Okay. Hier unten sind ein paar Treppen. Halt mich mal ganz kurz. Guck mal. Oh. Oh. Oh. Hast du einen Wein mitgenommen? Ey, ohne Spaß. Ich habe mein Mauerfallbier noch in der Hand. Ich hab Alter, nur noch einen Wein, den ich mit Daumen drin geschützt. Das war wieder so eine Maschu-Idee. Ne? Also jetzt wir sind auf jeden lass Fall mal in die Kanalisation Keller. Springen. Okay, gut. Also sehen wir es gut an der Sache. Es ist schön warm und weil die da oben die ganzen Kanapés loswerden. Und wir sind... Oh, guck mal, da ist ein Schrimp. Und wir sind aus dem Bunker raus. Oh. Ja, perfekt. Lass mal kurz einen kleinen Wein. Oh. Du, so. Das war jetzt einfach schön so. Ich mache jetzt mal hier den toten Mann. Ah, guck mal hier. Das nehmen wir uns gleich mit, so eine schöne Europalette hier. Guck mal. Die Titanic-Style. Das ist so, nur Platz genau. Für einen. Nee, immer Platz. Habe ich auch nie gerafft. Platz für einen Sieg, Gabriel oder zwei Cream. Warum die den hat sterben lassen, ne? Oder warum der sich hat fallen lassen bei Titanic? Da war ja sowas von Platz für zwei. Mega. Ne? Die hatten ja so halb ineinander. Da waren ja vorhin 8000 andere Holzstücke drumherum, oder nicht? Ja, absolut. Das war ja nicht ganz Titanic. Aber das fand ich auch höchst unrealistisch. Habe ich dem Film auch nie verziehen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich damals den Film gucken sollte. Alle haben den gesehen und ich habe gesagt, nee, das ist so eine Schmülze. Da war ich 8 oder so. Und dann habe ich den gesehen und dann fand ich am Ende doch schon ein bisschen traurig. Ne? Also der Film gibt sich ja echt viel Mühe, die beiden Charaktere vorzustellen und einen ans Herz wachsen zu lassen. Aber ich fand es halt auch... So lange ist es. Titanic gesehen. Hast du noch nie gesehen? Doch, ich habe das gesehen, aber das ist schon ewig her. Ja, das ist auch keiner von den Filmen. Wir haben ja letztes Mal schon James Cameron hier. Ist auch kein Film, den ich nochmal gucken muss. Übrigens, eine Filmidee, die ich habe, ist, werde ich auch demnächst verkaufen, ist schon ausgeschrieben. Erdogan wird als Terminator zurück in die Vergangenheit geschickt, um Atatürk umzubringen und die Türkei zum Islamstaat zu machen. Und im zweiten Teil wird Trump dann zurückgeschickt, um die bis dahin islamisierte Welt in eine komplett amerikanische Welt zurückzuverwandeln. Und diese beiden Filme werden dann nahtlos übergehen in Planet der Affen. Das ist ein gutes Konzept. Meine Idee werde ich verkaufen. Habe ich es natürlich schon einmal gesagt, aber ist jetzt der Podcast hier Beweis, dass das meine Idee war. Genau, es ist jetzt beglaubigt. Wie sagt man, notariell beglaubigt. Genau, ist jetzt ganz klar, das wurde auf am 21.08. um 23.17 Uhr. Aus der Kanalisation unter dem Haus von Thomas de Maizière. Aus der Kanalisation unter dem Haus von Thomas de Maizière. So. Oh, warte mal ganz kurz. Was? Hallo? Hallo? Sprichst du mit mir? Nee. Hallo? Ist da hinten jemand? Oh, guck mal, da ist tatsächlich... Da ist Hallo? Doch jemand. Ach, war nur... Frauke Petri, die lebt seit einigen Jahren mit den Ratten in der Kanalisation. Also, aber ja, das ist mir bestens informiert. Nicht weiter schlimm. Nee, hat man... Nicht hingucken. Nee, nicht angucken. Das Schlimmste ist, solche Leute anzusehen. Dann denken sie nämlich, dass sie bemerkt werden. Auf jeden Fall ignorieren. Das Beste gilt in der Kanalisation genauso wie auf Twitter und Facebook. Moment mal, das ist doch gar nicht Frauke Petri. Das ist ein Maulwurf, Mensch! Oh mein Gott! Das ist ein Maulwurf, Mensch! Sie sind überall! Gott. Er hat mich... Oh. Nein! Nein! Das war Queen Speak für diese Woche! Wir hören uns nächste Woche wieder!